Orden mer nimme vi sint mer främt brollend former alles vergeht om me vergisst vergiss mir nicht es lachle von me nie mehr wir gseh wiecht im Frühling wieder letzte Schnee alles verschwindet und me vergisst ich vergesse dich nicht nimm was hast und gang auf die Reise schließ Freundschaften und hab ohne Freude Dür nicht zu lang, wenn jemand von dir geht. Es wird schon gut, es kehrt der Ziel, weil alles in sich fließt. Der Rhythmus, wo ich durchs Leben dreht, Vom Herzen gestirbt, bis er aufhört schlug. Alles vergeht und man vergisst. Vergiss mich nicht. Das Pendel schwingt mit Gleichgewicht nach. Hin und her, als wär's die Ewigkeit. Alles hört auf. Und me vergisst, ich vergesse dich nicht. Nimm nur, was brüchst und hab me so. Teil, was kannst und teil dir sein. Trür nicht zu lang, wenn jemand von dir geht. Es wird schon gut, es kehrt dir zu, weil alles in Tschechi fließt. Weil alles in Tschechi fließt.